23. Brief. Himmel, Erde, Mensch. Das verbindende Muster. Liebe Vanessa, im gestrigen Brief habe ich davon geschrieben, wie selbstorganisierende Holons Energie sammeln, um sich auf höhere Ebenen der Ordnung zu heben. Ich habe von Holons als Mustern des Lebens geschrieben, vom Allerkleinsten bis zur Größenordnung von Galaxien. Und ich sagte, dass diese Muster des Lebens die Kanäle des Gewahrsein-Fühlens sein könnten, durch die wir zu anderen und unserer Umwelt in Kontakt treten. Die Verbindung, sagte ich, kommt durch Resonanz zustande. Denk immer an die beiden gleichgestimmten Gitarren. Schlägst du auf der ersten eine Saite an, wird die entsprechende Saite der zweiten mitschwingen. Um dieses Resonanzprinzip besser verstehen zu können, werden wir jetzt noch eine andere Seite der Musterbildung betrachten. Viele Holons sind aus einem einzigen Muster aufgebaut, das sich endlos durch alle Größenordnungen wiederholt. Nur zur Erinnerung. Das Einzelmuster, dessen Wiederholung ein größeres Holon hervorbringt, ist natürlich selbst ein Holon untergeordneter Art, denn alles im Universum ist ein Holon. Die Tatsache, dass ein Muster sich über Millionen von Größenordnungsstufen wiederholen kann, bedeutet, dass wir auf vielen verschiedenen Ebenen in Resonanzbeziehungen zum Gewahrsein, Fühlen, Energie, Ozean treten können. Wenn du eine Wolke betrachtest, hat sie eine bestimmte Gestalt, die manchmal über einige Zeit relativ unverändert zu bleiben scheint. Aber wir kennen ja alle diese Zeitrafferfilme von Wolken. Hier wallen die Wolken dann in wunderbar anzusehenden Bewegungsmustern. Und die Wissenschaftler finden die gleichen Muster, wenn sie immer kleinere Ausschnitte einer Wolke betrachten, bis hinunter zum millionsten Teil der ganzen Wolke. Solchen Mustern, die sich in unzähligen Größensprüngen endlos wiederholen, hat Benoît Mandelbrot 1975 den Namen Fraktale gegeben. Durch Mandelbrots Arbeit hat sich unser Denken über die Formen der Natur grundlegend gewandelt. Mandelbrot konnte zeigen, dass ein Stück Küstenlinie nach zehnfacher oder hundertfacher Vergrößerung immer noch wie eine Küstenlinie aussieht. Ob du ein Luftbild betrachtest oder ein Messtischblatt eines kleineren Ausschnitts oder auch nur 100 Meter Küstenlinie oder sogar ein Stück von nur einem halben Meter, das Muster sieht immer einigermaßen gleich aus. Die Küstenlinie, sagt Mandelbrot deshalb, besitzt eine hohe Selbstähnlichkeit. In dieser Hinsicht ist eine Küstenlinie einer Wolke und vielen anderen Gestaltungen der Natur ähnlich. Diese Eigenschaft der Selbstähnlichkeit von Mustern über viele Größenordnungsstufen hinweg dürfte eine der ganz wesentlichen Grundeigenschaften der Natur sein. Es ist das Prinzip, nach dem Holons aus kleineren Holons aufgebaut werden, und es könnte sein, dass die Natur ihre Formen größtenteils nach diesem Muster bildet. Erinnerst du dich an die Bildung von Erfahrungsmustern aus den fünf Skandas, von der ich dir im 9. Brief erzählte? Fraktale eröffnen uns eine neue Betrachtungsweise für die Wunder der Formenbildung in der Natur. Wolken, Farne, die Verzweigungen von Stamm- und Wurzelsystem eines Baums, das Nervensystem, das System der Venen und Arterien, die Nebenflüsse eines Stroms, das Muster eines Blitzes, all das hat diesen Fraktalcharakter. Mandelbrot entdeckte Fraktalobjekte, die wirklich zum Staunen sind. Bei ihrer Betrachtung findet das Auge Entspannung und der Geist öffnet sich. Diese Formen entstehen durch Iteration, das sind vielfache Wiederholungen ein und derselben einfachen Rechenoperation mittels eines Computers. Wenn man diese Serie nach Millionen von Wiederholungen von einem Plotter auf einem Bildschirm grafisch darstellen lässt, werden unglaublich schöne verschlungene Formen sichtbar. Und diese Formen wiederholen sich wieder und wieder, wenn du ein Stück Küstenlinie auf mathematischem Wege immer weiter vergrößern lässt. Eines der bekanntesten Ergebnisse solcher mathematischen Operationen wird Mandelbrotmenge genannt. Grafisch dargestellt ergibt sich das, was du in Abbildung 8 siehst. Es hat eine entfernt menschenähnliche Gestalt und bekam daher den Namen Apfelmännchen. Wenn wir einen kleinen Ausschnitt daraus vergrößern, erhalten wir Abbildung 9 und da ist wieder ein Apfelmännchen zu sehen. Durch immer weitere Vergrößerung erhalten wir Abbildung 10 und schließlich 11. Und wenn wir mehr als 1 Million Mal vergrößert haben, sind wir bei Abbildung 12 und haben wieder ein perfektes Apfelmännchen. Wir könnten ewig so weitermachen. Die Fraktale geben Wissenschaftlern auch die Möglichkeit, komplexe dynamische Ordnungsmuster in der Natur zu beschreiben. Das Verhalten mancher Holons ist so komplex, dass es chaotisch, völlig ordnungslos zu sein scheint. Inzwischen entdecken Wissenschaftler aber auch in der Tiefe so chaotisch erscheinender Systeme wie dem Wetter so etwas wie Ordnung.